Und das Wort Jahwes erging an mich folgendermaßen: Du aber, o Menschensohn, willst du richten? Ja, willst du richten die Stadt der Blutschuld? So halte ihr denn alle ihre Gräuel vor und sprich, so spricht der Herr Jahwe, o Stadt, die Blut vergoss in ihrer Mitte, damit ihre Zeit herbeikomme und sich Götzen anfertigte, um sich zu verunreinigen. Durch dein Blut, das du vergossest, bist du schuldbeladen und durch deine Götzen, die du anfertigtest, bist du unrein geworden. Und du brachtest es zu hohen Tagen und kamst in deine Jahre, darum mache ich dich zu einer Schmach für die Völker und zu einem Spott für alle Länder. Die dir nahe und die dir fern sind, werden über dich spotten, die du als Unreine berüchtigt, die du voller Wirrwarr bist. Fürwahr, die Fürsten Israels in dir trotzen ein jeder auf seinen Arm, Blut zu vergießen. Vater und Mutter achtet man gering in dir, den Fremdling behandelt man gewalttätig in deiner Mitte, Waisen und Witwen bedrückt man in dir. Meine Heiligtümer verachtest du und meine Sabbate entheiligst du. Menschen, die verleumden, um dann Blut zu vergießen, sind in dir, und auf den Bergen isst man bei dir Opferfleisch, Unzucht treibt man in deiner Mitte. Des Vaters Scham entblößt man bei dir, die vom Blutgang Unreine schwächt man bei dir. Der treibt Gräuel mit dem Weibe seines Nächsten, der verunreinigt seine Schwiegertochter durch Unzucht, und der schändet bei dir seine Schwester, die Tochter seines Vaters. Bestechung nimmt man bei dir an, um Blut zu vergießen, Wucher und Zins hast du genommen und deinen Nächsten gewalttätig übervorteilt, mich aber hast du vergessen, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Aber wahrlich, ich schlage höhnisch in meine Hand über deinen Gewinst, den du gemacht hast, und über die Blutschuld, die in deiner Mitte ist. Wird dein Mut standhalten, oder werden deine Hände festbleiben in den Tagen, da ich dich vornehmen werde? Ich, Jahwe, habe es geredet und werde es vollführen. Und ich werde dich unter die Völker zerstreuen und dich in die Länder versprengen und deine Unreinheit von dir hinwegtilgen, und du sollst entweiht werden vor den Augen der Völker, damit du erkennest, dass ich Jahwe bin. Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, die vom Hause Israel sind für mich zu Schlacken geworden. Insgesamt sind sie wie Erz und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen, Schlackensilber sind sie geworden. Darum spricht der Herr Jahwe also, weil ihr alle zu Schlacken geworden seid, darum will ich euch nun inmitten Jerusalems zusammentun. Gleich wie man Silber und Erz und Eisen und Blei und Zinn inmitten des Schmelzofens zusammentut, um Feuer da wieder zu entfachen, damit es geschmolzen werde, so werde ich euch zusammentun in meinem Zorn und meinem Grimm und euch hineinstoßen und euch zum Schmelzen bringen. Und ich werde euch versammeln und das Feuer meines Ingrims wieder euch anfachen, dass ihr darin zerschmelzen sollt. Wie man Silber schmilzt im Schmelzofen, so sollt ihr darin geschmolzen werden, damit ihr erkennet, dass ich, Jahwe, meinen Grimm über euch ausgeschüttet habe. Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, sprich zu ihm, du bist ein Land, das nicht beregnet, nicht benetzt ward am Tage des Gräuels. Die Propheten in ihm haben sich verschworen, wie ein brüllender, räuberischer Löwe fressen sie Menschenleben, nehmen Habe und Kostbarkeiten weg, mehren in ihm die Witwen. Seine Priester freveln an meiner Weisung und entweihen meine Heiligtümer, zwischen heilig und gemein machen sie keinen Unterschied und über den Unterschied von unrein und rein geben sie keine Belehrung, vor meinen Sabbaten aber verschließen sie ihre Augen, so dass ich entweiht werde in ihrer Mitte. Seine Oberen sind in ihm wie räuberische Wölfe, nur darauf bedacht, Blut zu vergießen und Menschenleben zu vernichten, um Gewinn zu machen. Seine Propheten aber streichen ihre Tünche darüber, indem sie Trug schauen und ihnen Lügen wahrsagen und sprechen, so spricht der Herr, Jahwe, während doch Jahwe nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewaltset und erbeutet Raub, die Geringen und Armen misshandeln sie und den Fremdling vergewaltigen sie ohne alles Recht. Und ich suchte unter ihnen einen, der eine Mauer zöge oder der vor mir für das Land in die Bresche träte, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Da ergoss ich über sie meinen Groll, mit dem Feuer meines Ingrims machte ich ihnen den Garaus, ihren Wandel gab ich ihnen auf ihren Kopf. Ist der Spruch des Herrn Jahwe.